englischsprechender Teil der Welt, 23.03.2024. Mein lieber alter Michael, nur eins vorneweg, bitte tu mir oder wenigstens dir selbst den Gefallen, dem Folgenden mit Offenheit und Aufmerksamkeit zu begegnen. Ich habe mir wirklich die allergrößte erdenkliche Mühe gegeben. Nimm dir ruhig auch Zeit, da ist schon ein bisschen was drin. Kannst ja auch mal selbst checken, wenn dir was komisch vorkommt. Weißt du, was NLP ist? Wenn ja, dann wirst du ja selbst entscheiden können, wie nah ich dran bin. Wenn nicht, fängt es ja vielleicht auch bei dir an zu kribbeln irgendwo. Eckige Klammer auf. Michael hat auf Grafikdesigner gelernt und versucht, mit Werbung seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er müsste also eigentlich ein wenig über NLP wissen. Eckige Klammer zu. Meine Empfehlung wäre überhaupt, dass du, wenn du nicht schon sitzt, dich vielleicht hinsetzt, bevor du weiterliest, weil ich nicht will, dass du umfällst und dir irgendwas zuziehst. Das kann nämlich den stärksten Mann umhauen, das ist keine Lüge oder Übertreibung. NLP steht für Neuro-Lingual Programming, sowas wie Nerv-Sprachprogrammierung. Die drei Buchstaben hatte ich wohl schon mit dem vollständigen Namen in Verbindung gebracht, als ich 2011 mit meiner damaligen Freundin Diane an einem Pub-Quiz teilnahm, wo die Frage, wofür steht NLP, vorkam. Ihre Augen weiteten sich ganz erheblich, als ich wie aus der Pistole geschossen Neuro-Lingual Programming ausgesprochen habe. Das war zumindest der Moment, in dem ich ganz langsam angefangen habe, mich zu fragen, was das denn wohl eigentlich sein mag, dieses NLP. Im Moment würde ich das so zusammenfassen. NLP ist ein natürlicher Vorgang in einer so weit entwickelten Spezies, wie wir das sind, so mit Sprache und Schrift und so. Er lässt sich wohl zurückführen auf Urinstinkte, weil hier letztlich Reflexe ausgelöst werden, die eine Antwort auf einen Reiz darstellen. NLP kann aber auch durchaus bewusst, zielgerichtet, künstlich angeregt, erzeugt, manipuliert und erhalten oder wirkungslos gemacht werden. Die Eigenschaft von NLP ist, wie gesagt, ein bisschen einfach ausgedrückt, mit Sprachreizen, also Worten, physiologische Verbindungen zu Nervenreaktionen herzustellen. Wobei Bild und Ton dabei natürlich auch eine Rolle als Platzhalter für Sprachreize spielen. Das heißt, dass ein bestimmtes Wort oder eine bereits bestehende Assoziation mit einem Wort, zum Beispiel jung, eine oft bewusst, meist aber unterbewusst empfundene physiologische Funktion auslöst, zum Beispiel die psychologisch manifestierte Assoziation zu einem Empfinden beim Gedanken an etwas Junges. Je nachdem, wie man das anfängt, fühlt sich der oder die Angesprochene besser oder schlechter als Folge des Sprachreizes. Um es einfach zu sagen, auf dem einfachsten Level wird aus einem oder mehreren Worten etwas Positives oder Negatives und löst ein entsprechendes Empfinden aus. Dieses Empfinden wird somit zu einem gewissen Grad wiederum mit einem oder mehreren Worten gekoppelt, sodass sich über Dauer physiologische Prozesse mit Sprachreizen gekoppelt in der Psyche, im Unterbewusstsein, manifestieren. Das heißt, es entwickeln sich da Verhaltensautomatismen. Das Prinzip ist dem des Pavlovschen nicht ganz unähnlich. Oder denk an deine eigene Erfahrung, angefangen bei den ersten Worten, die wir alle stammeln, Mama und Papa. Das Fatale ist, dass mit diesem Verfahren über Dauer vollständige, wichtige, lebenswichtige oder überlebenswichtige Kausalgefüge durcheinandergewürfelt auf den Kopf gestellt werden können, wenn NLP bewusst und gezielt eingesetzt wird. Das ist zum Fürchten. NLP, ausgesprochen als ganzes Wort, hört sich ja eigentlich ziemlich hochtrabend an, wenn man bedenkt, wie klötzchenhaft sein Ziel erreicht wird. Durch plumpe Wiederholung. Je höher die Wiederholrate, abgesehen von den natürlichen Mama-Papa-Fällen, zum Beispiel vor 1000 Jahren so gut wie nicht vorhanden, vor 150 Jahren vielleicht eine Zeitung täglich, vor 100 Jahren Radio vielleicht mehrfach täglich, dann Beginn des Formates Film, heutzutage bis zu 30 Mal und mehr pro Sekunde, Musik heutzutage fast andauernd, Werbung immer wieder schlagartig, oft zeitgleich die Kombination dieser Elemente etc. etc. desto stärker die Wirkung. Am besten mit Thors Schnellfeuer-Doppelhammer die Reizüberflutung zur Blödheit, zum wahrhaftigen Wahnsinn steigern. Schneller und schneller und immer mehr und immer mehr. Wenn zum Beispiel in meinem Kopf die Assoziationen jung gleich gut und alt gleich schlecht nur oft genug erzeugt werden, bei mir war das so lange bevor ich 15 wurde, dann werden sich im Laufe der Zeit die entsprechenden Reaktionen als Verhaltensmuster manifestieren, bewusst gewollt oder nicht. Also jedes Mal, wenn etwas alt aussieht, alte Personen zum Beispiel, wird durch mein Bewusstsein die Verknüpfung zu dem Wort schlecht und eine ablehnende Haltung erzeugt. Das wird, solange nur konsequent durchgezogen, so weit gehen, dass die entsprechenden psychologischen, biologischen, bioelektrischen und biochemischen Vorgänge und was weiß ich noch für welche, sich im menschlichen Körper in der Erbmasse manifestieren. Das kann wohl mal eine Generation oder zwei dauern oder weiß der Kuckuck noch länger. Aber wenn ich mir anschaue, wie das so im Allgemeinen in der Welt schon seit so vielen Jahren und Jahrhunderten kontinuierlich in die eine einzige Richtung geht, nämlich runter, dann wird mir Angst und Bange. Ich kenne das ja auch selbst, diese antagonistische Haltung, die immer mehr und mehr Menschen in Massen entwickeln. Der abweisende Gesichtsausdruck, die möglichst keine gefühlsmäßige Regung zeigende Haltung, außer vielleicht Hass oder Ablehnung. Ein komisches Wort, ein Reizbegriff, Bibel. Und ich fange sofort an zu kläffen und zu schnappen wie eine Töle. Da kenne ich mich ja selbst nicht wieder. So bin ich da eigentlich nicht, oder? Obwohl ich es bewusst gar nicht will, obendrauf. Mehr als einmal habe ich mich Sachen sagen hören, die ich bewusst gar nicht sagen wollte, aber die sind doch rausgekommen. Wie kommt denn sowas? Und dann fallen mir auf einmal zum Beispiel die ganzen Fußballer und Rennfahrer ein, die schon seit Jahrzehnten von den Filmcrews gegängelt werden, sich mit verschränkten Armen, also einer konfrontativen Haltung und möglichst antagonistischem Gesichtsausdruck der Kamera zu präsentieren. Und dann fangen sich die ganzen Strukturen der Medienpräsentationsarten unseres Lebens so langsam aber sicher als ganz etwas anderes zu zeigen, als sie das ursprünglich gewesen sind, bevor ich angefangen habe, solche Sachen überhaupt erst auf den Schirm zu kriegen. Da müssen doch gerade bei dir als Werbe- und Designmann alle möglichen Lämpchen angehen, stelle ich mir vor. In diesem Zusammenhang steht auch mein Interesse für Sprache. Seit dem Buch, das wir noch auf dem Kolleg, eckige Klammer auf, das ist eine Ausbildungsinstitution in unserer Heimatstadt, die es Erwachsenen ermöglicht, das sogenannte Abitur nachzuholen, wenn man sich ursprünglich anders entschieden haben sollte. Eckige Klammer zu. Also seit diesem Buch, das wir noch auf diesem Kolleg im Unterricht in den 80ern durchgenommen haben, Paul Fromm, Haben oder Sein, da der Titel alles sagt, hätte das ein Nullseitenbuch sein sollen. Spätestens aber seit Katrin, eckige Klammer auf, als eine ehemalige Lebensabschnittsgefährtin, eckige Klammer zu, habe ich ganz langsam angefangen zu entdecken, dass die meisten von uns, mich eingeschlossen, Sprache bewusstlos gebrauchen. Bewusstlos ganz in dem Sinne, in dem du uns mal von Neville Brody bewusstloses Gestalten zu unser aller Amüsement erzählt hast. Ende gut, alles gut. So ein Mumpitz. Nach dieser Logik wäre der Zweite Weltkrieg, da sind sich die weitaus meisten einig, gut gewesen. Müssen wir das überhaupt ernsthaft diskutieren? Aber William Shakespeare, der Gott der englischen Zunge, diese bereits lange vor ihm zu einem Bauklötzchenniveau geschrumpfte, unschön klingende Ausrede für eine Sprache, hat mal ein Stück so genannt, dann wird's wohl stimmen, oder wie? Künstliche Intelligenz ist ein Widerspruch in sich, ein logischer Kurzschluss. Künstliches kann überhaupt nicht intelligent sein, da es lediglich Einsen und Nullen in gnadenloser, unerbittlicher, mathematisch-elektronischer Starre immer wieder auf dieselbe Weise zu Entscheidungen führt, ohne jeden Blick für eine auch nur irgendwie geartete intelligente Differenzierungsfähigkeit. Daher helfen auch noch so viele Messinstrumente, Zufallsgeneratoren und was weiß denn ich noch alles nix, aber auch nie rein gar nix nicht. Das Design jeder künstlichen Intelligenz schließt diese logisch aus. Der Kurzschluss. Jedes zusätzliche Differenzierungslevel in dieser 1-0-Intelligenz ändert lediglich einen irgendwie gearteten Genauigkeitsgrad des Resultats, aber nicht die Unfähigkeit zur intelligenten Differenzierung an sich. Wenn jetzt noch irgendeiner was von biologischen Trägern, zum Beispiel Zellen, einer künstlichen Intelligenz anfängt, falle ich vom Stuhl vor Lachen. Berufssport ist als Begriff ein Widerspruch in sich, wenn man sich die Definition des Wortes Sport vor Augen hält. Logischer Kurzschluss. Toleranz. Jetzt wird's noch etwas interessanter. Mit spätestens 2025 hatten wir, ich auf jeden Fall, die Idee in der Birne, Toleranz gleich gut. Wie mir das eingebläut wurde? Keine Ahnung. Aber vor ein paar Jahren ist mir da mal die Idee gekommen, mich zu fragen, was eigentlich ist Toleranz? Und mir fiel dazu Folgendes ein. Definition. Toleranz ist die Duldung von etwas, mit dem man eigentlich nicht einverstanden ist. Also, Simsalabim, Selbstverleugnung. Oder ist da ein Denkfehler meinerseits drin? Wenn nicht, ist das nämlich semantisch ultimativ folgerichtig. Toleranz ist dasselbe wie Selbstverleugnung. Also, meine Toleranz ist zwar nie gleich Null, fast nie gleich Null, aber meistens eher nahe Null, ganz allgemein. In meinem Bewusstsein, ebenso wie in meinem Unterbewusstsein, ist die Verknüpfung Toleranz gleich gut nicht mehr wirksam. Der entsprechende Sprachreiz Toleranz wird jetzt von mir nicht mehr mit dem Reflex gut beantwortet und ich bin deshalb wesentlich weniger geneigt, mir etwas gefallen zu lassen, das meinem Innern widerstrebt. Genau wie du, wenn du, wie jeder andere auch, gewisse Inhalte ablehnst. Eckige Klammer auf. Micha hielt es für angebracht, mir zu erklären, dass er sich nur noch mit Inhalten beschäftige, die ihm gut tun. So ein Blech. Eckige Klammer zu. Das ist aber schon ein ganzes Stück Arbeit, sich das so nach und nach in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Tausende und Abertausende von wahrhaft blödsinnigen, ja selbstzerstörerischen Verknüpfungen, die durchaus auch viel komplexer als jung gleich gut sein können, loszuwerden oder überhaupt erst zu erkennen. Jung und alt haben natürlich bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes beide ihre Vor- und Nachteile. Was denn sonst? Jedoch die Einseitigkeit in meinem Unterbewusstsein, in meinen Verhaltensmustern ist künstlich erzeugt. Ob bewusst oder mehr zufällig, lasse ich da erstmal offen noch. Zumindest sehe ich mich glücklicherweise nicht mehr gezwungen, einem vollkommen lachhaften Jugendwahn Tribut zu zollen. Dank meines Alters, kann ich junge Menschen dutzendweise einatmen in vielen Bereichen, besonders in Hochform. Smiley Face. Warum um alles in der Welt sollte ich jung sein wollen? Mit 62, ohne Zähne, da müsste ich doch über mich selbst lachen. Dann gibt's da so Sachen wie zum Beispiel diese Filmszene. Wir hören eine Mozartsche Opernarie, gesungen von zwei Sängerinnen im Duett. Sie singen natürlich einen italienischen Text in Worten statt la la la. Aber der Erzähler schwärmt, dass sie von so etwas Schönem gesungen haben müssen, man könne es nicht in Worte fassen. Ach du meine Güte, so macht man Leute dumm. Nur aufmerksam genug hinsehen oder zuhören muss man schon, um sich nicht doch dumm machen zu lassen. Dass der gesungene Text dieser Arie eine Fremdgeherei zum Inhalt hat, wird übrigens im Film nicht erwähnt. Das weißt du nur, wenn du die Oper schon kennst oder du schaust es nach, wie ich, zu und zu schön. Haha, wie das alles kribbelt im Hirnkästchen. Unterhaltungsindustrie. Doppelautsch. Das tut weh. Am besten vom Fließband, wie? Das irgendein Ami erfunden hat, oder was? Politische Korrektheit. Augenrollen, Fingertrommeln, kleine Dampfwölkchen über dem Kopf. Gefühle heißen jetzt Emotionen. Taschentuch raus, Augen trocknen, Nase putzen. Kunstmarkt. Mir wird gleich schlecht, ich muss mal raus. Gib mir genug Zeit und ich mache ein Buch voll mit dem Quark oder Müll oder Unsinn, such dir eins aus, unserer modernen Begrifflichkeiten. Aber das soll mal erst reichen für den Moment. Nun denn, Dr. Hammer, eckige Klammer auf, müsste normalerweise abgekürzt bleiben, da Michael sonst den Doktor mit seinem Smartphone recherchiert und dabei findet, was der Mainstream eben so anzubieten hat über Dr. Rieke Gerd Hammer. Aber das war leider ganz am Beginn der Wiederaufnahme der Verbindung bereits geschehen. Eckige Klammer zu. Also Dr. Hammer hat die Urmedizin als eigentliche Wissenschaft entdeckt oder wiederentdeckt und immerhin so weit etabliert, dass sie sich an jedem nächstbesten Fall demonstrieren lässt. Das ist ein wissenschaftliches Hauptkriterium. Mit vollständig vorhersagbaren Resultaten. Eine reguläre Wissenschaft eben, statt dieses grauenhaften Herumratens zu Lasten des Patienten. Hammer hat naturwissenschaftlich unwiderlegbar nachgewiesen, dass jeder sogenannten Krankheit ein Urkonflikt als auslösendes Moment zugrunde liegt. Was wir bisher als Krankheiten bezeichnet haben, sind, Hammer zeigt das immer wieder sehr anschaulich und sehr leicht nachvollziehbar, von der Natur angelegte, sinnvolle biologische Sonderprogramme, wie er sich treffend ausdrückt, wirksam bei Mensch, Tier und sogar Pflanze. Wenn wir krank werden, so liegt ein der Krebserkrankung äquivalenter Startpunkt vor, ein erlebter und nicht unmittelbar gelöster oder auch nur kommunizierter Konflikt. Was dann im Körper gestartet wird, was wir Krankheit nennen, hat die Natur eingerichtet, um uns zu schützen. Da gibt es nie nichts Sinnloses nicht. Das ist überwältigend, atemberaubend, geradezu bewusstseinserweiternd, wie leicht sich das alles nachvollziehen lässt. Alle Krankheiten unterliegen denselben Gesetzmäßigkeiten wie Zweiphasigkeit, also heiße oder kalte Krankheitsphase, also sozusagen Ansteckung oder Heilung, oder ihre Konfliktzuordnung, was auch alles in einem Hirn-CT sichtbar ist. Hammer hat fünf naturgesetzliche Bedingungen ermittelt, die sich auf jede Krankheit anwenden lassen. Links- und Rechtshändigkeit hat einen urnatürlichen Grund, einen Ursprung, eine Ursache. Hammers Entdeckungen müssen unbedingt die Händigkeit des Patienten berücksichtigen, sonst operieren die dir noch die falsche Niere raus aus Versehen. Es ist Hammer sogar gelungen, jedem der 32 Zähne Urkonflikte zuzuordnen. Sein gesunder Menschenverstand ist auf die Idee gebracht worden, dadurch, dass zum Beispiel immer nur ein Zahn, so gut wie nie mehr als genau einer, entzündet ist, was Wunder nimmt, da doch sonst Infektionen erfahrungsgemäß die Tendenz haben, sich nach allen möglichen Richtungen hin auszubreiten. Manchmal stößt die Einfachheit der Zusammenhänge selbst einen alten, eingefleischten Skeptiker wie mir vor den doofen Kopf. Der individuelle Unterschied in der Weise, wie Menschen Konflikte erleben oder nicht erleben und wenn, welche sie erleben, kann überhaupt nicht oft und klar genug herausgestellt werden. Zum Beispiel ein Chef staucht einen Angestellten vor versammelter Mannschaft zusammen, in Grund und Boden. Der oder die eine erlebt jetzt einen Selbstwertkonflikt. Ein oder eine andere zeigt's den Leuten schon, entwickelt eine Jetzt-erst-recht-Reaktion, erlebt keinen Konflikt und fühlt sich sogar motiviert. Noch einer oder eine andere wieder geht die ganze Show am Arsch vorbei. Der oder die schwebt in anderen Sphären und erlebt natürlich auch keinen Konflikt. Oder er oder sie erlebt stattdessen einen Verhungerungskonflikt. Er oder sie wird entlassen, findet keine Stellung, kann die Rechnungen nicht bezahlen, also nichts zu essen und so weiter. Der einem anderen Ursprung zugeordnet ist, was eine anders geartete Krankheit hervorruft, ein anderes sinnvolles biologisches Sonderprogramm an einem anderen Körperteil oder System auslöst. Möglicherweise erlebt er oder sie auch einen territorialen Urkonflikt und so weiter. Oft genug tritt eine Kombination mehrerer Konflikte auf, oft genug aber auch ausgelöst durch die Diagnose Krebs. Da gibt es selbstverständlich in einigen Bereichen scheinbare Einschränkungen, wo Harmers Entdeckungen nicht ganz zu stimmen scheinen, aber die haben, wie es sich herausstellt, alle vollkommen natürliche, nachvollziehbare Ursachen, zum Beispiel erbliche Veranlagung, besonders beim Gebiss, Ernährung, zum Beispiel übermäßiger Alkoholkonsum. Gebrochene Knochen müssen immer noch geschient werden. Hammer hat keinen neuen Wunderapparat erfunden, egal was die Bild-Zeitung schreibt oder Brisant oder von mir aus auch die Tagesschau berichtet. Chirurgen werden auch immer noch gebraucht. Und dann gibt es noch manche Vergiftungserscheinungen. In Einzelfällen existieren Konflikte, man sollte sich da keinen Illusionen hingeben, die unlösbar scheinen oder gar sind. Wenn zum Beispiel zwei Ehepartner aber auch so gar nicht mehr zusammenfinden können, ständig und immer aneinander vorbeireden. Oder der Dienst an der Front hat alles in allem zu lange gedauert, als dass dem Patienten noch rechtzeitig hätte geholfen werden können, den Todesangstkonflikt löst Lungenkrebs aus, zu lösen. Oder sein Bewusstsein kann dem Unterbewusstsein nicht glaubhaft klar machen, dass der Konflikt gelöst sein soll. Der Patient lügt sich buchstäblich selbst was in die Tasche. Oder der Patient kann durch hinderliche Denkweisen oder Überzeugungen in seinem Entscheidungs- und Handlungsspielraum eingeschränkt sein und so weiter. Eine potenzielle Katastrophe von Millionen brotloser Ärzte und Schwestern wird hier wieder ein wenig gerade gerückt. Das betrifft im Wesentlichen nur Zulieferer, reicht aber immer noch dicke, dicke für eine Katastrophe en gros. Weil die Ärzte nur andere Methoden anzuwenden bräuchten, das heißt, sie lediglich umzulernen hätten. Die ganzen Fachausdrücke und den menschlichen Körperbau mit all seinen Funktionen kennen sie ja zum Glück schon. Smiley Face. Wo soll denn da bitte schön das Problem sein? Außer natürlich die Zuliefererkatastrophe. Dann könnten die Ärzte in Zusammenarbeit mit dem Patienten, in Gesprächen, besonders das Erinnerungsvermögen des Patienten, auch seine Vorstellungskraft, müssen vom Arzt angesprochen werden, die Konfliktinhalte ermitteln, um den jeweiligen Konflikt lösen zu können, wonach dann jeweils die Krankheit in die kalte, das heißt die Heilungsphase, überführt wird, der Patient im Allgemeinen lediglich gepflegt, nicht behandelt werden braucht, wobei Medikamente im Wesentlichen auch überflüssig werden, wie sich das ja auch so langsam andeutet. Der ehemalige Halbgott in Weiß wird dadurch mehr zum berechtigt Vertrauten des Patienten, statt diesen mit ewig gleichen Phrasen und, wie gesagt, meist überflüssigen Medikamenten oder teuren und ebenso meist überflüssigen Behandlungen in ewiger Krankheit zu halten, was im Wesentlichen dem aktuellen, schon sehr lange, mindestens 500 bis 1000 Jahre andauernden Zustand im Sektor Medizin-Pharma entspricht, und wenn diese Aussage auch noch so viel Misstrauen schürt. Eckige Klammer auf. Micha hat sich in unserem letzten Schriftverkehr dahingehend geäußert, dass diese letzte Aussage das bewirken würde. Eckige Klammer zu. Sie entspricht den Tatsachen, ist da nicht meine Schuld. Muss ich da aber wohl sagen dürfen. Schließlich kann ich sie auch begründen. Man kann sich ja selbst sehen und nachvollziehen, wenn man nur die Augen und Ohren aufsperrt, wo es wichtig ist, und die eigene graue Masse in Gang setzt und das Denken nicht den anderen überlässt, was wir ja alle, mich eingeschlossen, doch im Grunde schon seit ewigen Zeiten machen. Wir mitteleuropäischen Michels besonders. Das Selbstverständnis des Arztes erfährt offensichtlich eine gravierende Veränderung. Aber das des Patienten ja auch. Es verlangt aber doch keiner, dass die oder wir das von heute auf morgen alles drauf haben sollen. Die ersten Schritte sind natürlich nie leicht. Gegangen werden müssen sie dennoch, wenn die immer bekloppter werdende Welt erstmal aufhören soll, noch bekloppter zu werden. Aber vermeiden, totschweigen, kriminalisieren, das kann doch nicht richtig sein. Das stimmt doch was nicht. Dann habe ich da noch das Format Film. Das sollte dich doch eigentlich interessieren, weil hier bist du ja so ziemlich zu Hause, oder? Film, im allgemeinen Sprachgebrauch so genannt, sollte für eine wissenschaftliche Untersuchung eigentlich besser nach dem benannt werden, was es eigentlich ist: MOPIS. Moving Picture with Sound on a Screen. Das hört sich jetzt vielleicht so an, als würde ich das Rad neu erfinden, Aber etwas Geduld bitte. In seine Einzelteile zerlegt ist nämlich das genau, was Film wirklich ist. Fangen wir bei dem Bild an. Zuerst steht es noch still. Ein Bild. Wie du als Grafikmann ja selbst weißt, sind da so und so viele Wissenschaften und Technologien, die sich mit dem unbewegten Bild beschäftigen, wie zum Beispiel Grafikdesign, Malerei, Zeichnung, Holzschnitt, Bildhauerei, Druck und weiß der Kuckuck, was noch alles. Kann ich da hören, wie es da bei dir langsam anfängt zu ticken? Oder ist es schon schwindelig wie mir? Bildersprache. Ich kenne sie nicht. Du? Dann hast du mir Lichtjahre voraus. Was auch immer in Bildersprache ausgedrückt wird, an mir kannst du so ziemlich alles vorbeischleusen. Ich merk nix, wenn mir die Information fehlt. Letztlich auch das Fassungsvermögen. Niemand wird ein auch noch so ernst gemeintes Versprechen, dass dies alles keinen Einfluss auf sein Unterbewusstsein haben könne, da er oder sie ja schon aufpasse, halten können. Das ist einfach nicht möglich. Motive, Formen, Farben, Positionen, Relationen, Winkel, Formate, Techniken, mir schwirrt der Kopf. Ich habe längst keine Kontrolle mehr, was ich mir da angucke, ob's hübsch oder hässlich ist, und da hat sich noch nie nichts nicht bewegt. So, und jetzt fängt die ganze Chose an, 24 oder 30 Mal und häufiger pro Sekunde in meinem Unterbewusstsein Inhalte abzuseilen oder einzuschmuggeln, von denen ich bewusst schon keine leise Ahnung habe, unterbewusst natürlich noch leiser. Wiederum sind ganze Wissenschafts- und Technologiezweige mit dem bewegten Bild befasst. Und nun der ganz dicke Knaller. Sound. Zuerst Sprache. Gesprochen, geschrien, geflüstert, geblökt, geleilt, angedeutet, gesungen, gejohlt. Jau! Wie viel mehr Wissenschaften dafür? Und was nicht alles durchs Ohr ins Unterbewusstsein schleicht. Obendrauf noch Musik und Geräusche. Noch mehr Wissenschaften, und der Zuschauer eines Films ist in einer ähnlichen Situation wie ein Neugeborenes in der Wildnis, hilflos und wehrlos einem unbekannten, beängstigenden, geradezu lebensbedrohlichen Format ausgesetzt. Kinder, je jünger sie sind, sind da am schlimmsten betroffen, was ja auch leicht nachvollziehbar ist. Das Folgende ist aus einem Hollywood-Film für junge Menschen von vor ungefähr 10 oder 15 Jahren. Da sitzen eine Mutter und ein Vater, ein ungefähr 13-jähriger Sohn und dessen gleichaltriger Klassenkamerad um den Verandatisch und die spielen Ich liebe dich, weil mit so einem Pfeil zum Drehen, und auf wem der Pfeil dann landet, dem muss man dann sagen Ich liebe dich, weil. Da muss man schon ganz schöne Denkakrobatik betreiben, um überhaupt erstmal dieses sogenannte Spiel zu erklären, das es natürlich im richtigen Leben nicht gibt, nur im Lalaland dieses Films. Dann kommt die Reihe an den Sohn, der zu seiner Mutter sagt, ich liebe dich, weil du mir hilfst, meinen Körper reinzuhalten. Hä? Au, Backe, jetzt aber, ein 13-Jähriger, dem seine Mutter beim Baden hilft, vielleicht auch beim Arsch abwischen und pinkeln, was denn noch alles? In einem anderen Kinderfilm wächst Pinocchios Nase, als dieser leugnet, Damenunterwäsche zu tragen. Was in drei Teufelsnamen machen Damenunterwäsche tragende Comicfiguren männlichen Geschlechts in Kinderfilmen? Himmel, Kreuz, Donnerwetter, noch mal hinein! Oder zieh dir das doch mal rein. Von den vielleicht 3.000 bis 4.000 Filmen insgesamt habe ich ungefähr 1.000 Filme aus einem mitteleuropäischen Land direkt östlich von Frankreich aus den Jahren 1933 bis 1945 gesehen. In vielleicht einem halben Dutzend, also 6, das ist zum Schießen, das sind 0,6% von diesen circa 1.000, haben ebenso viele Rollen, nämlich 6, eine ablehnende Haltung gegenüber Alkohol gezeigt, mit Sprüchen wie »Ich trinke keinen Alkohol« und »Nein, nein, nein, ich trinke um diese Zeit keinen Alkohol und ich möchte Ihnen raten, dasselbe zu tun, meine Herren« oder »Nein, danke einfach« und so weiter. In so gut wie allen, das sind 99,4%, anderen Filmen wird um alle möglichen und unmöglichen Tageszeiten und Nachtzeiten angestoßen, getrunken, gesoffen, geschüttet, gepichelt, geschneust, auf irgendeine Lampe gegossen, geschnorchelt, gekippt, getankt, gebechert, aufgefüllt, ergänzt, genippt, mit Monokel und ohne. Whisky, Whisky Soda, das ist übrigens ein Songtitel und kommt unaufhörlich im Text vor. Die Wiederholrate beim Teutates. Shampoos, Bier, Wein, Wermut, Rum, Korn, Steinhäger, als der Herrgott in Steinhagen einen Steinhäger zu sich nahm, Wodka, Bitter, Aquavit, Brandy, Tequila, Schnaps und so weiter und so weiter. In einigen Filmen sind die Hauptcharaktere, das heißt die Rollen im Film, über den gesamten Film hinweg voll geladen wie dicke Bertha-Haubitzen. Hans Albers, das heißt seine Rollen, mehrfach. In einigen Fällen werden Personen geradezu physisch genötigt, sich was einzuflößen, ganz gegen ihren Willen. Ohne das jetzt überprüft zu haben, bin ich aber zu 100% sicher, dass der Hollywood-Filmausstoß für denselben Zeitraum dasselbe Ergebnis liefern würde. Das hat sich auch überhaupt gar nicht geändert. Ich kann wohl sagen, dass ich mich an genügend Szenen aus den Hollywood-Filmen dieser Periode erinnere, auf die das zutrifft, um meine Annahmen zu stützen, ohne den ganzen Giftmüll nochmal sehen zu müssen. Wenn jetzt einer ins Feld führt, ja, so ist das nun mal im Leben, oder sonst einem Nullinger von einer bloß nichts Schweres geht's ist Party-Ausrede, muss ich entgegnen, so macht man Leute dumm. Was war zuerst da? Massenhafter Alkoholismus? Sind deswegen so viele Trinkszenen in den Filmen enthalten, weil die Filme nach dem Leben geschrieben sind? Oder könnte es nicht vielleicht umgekehrt sein, dass diese Filme überhaupt erst dazu angelegt sind, den Massenalkoholismus der Zuschauer überhaupt erst nun mal zu erzeugen? Ich weiß, welche von den Alternativen ich für wahrscheinlicher halte, zumal ich einigermaßen eine Vorstellung davon habe, wie Filmproduktionen im Allgemeinen ablaufen. Die Filme selbst haben es uns ja erzählt. Naja, wenigstens jedem, der eins und eins zusammenzählen kann. Im Plot, der Erzählung, der Geschichte, wird mit Film, seiner von den Rollen gesprochenen Sprache, den Umgangsformen, der Kleidung, Ausstattung, Referenzen, das ist ein schier unerschöpflicher Quell der Freude für mich, was man da alles finden kann. Und weiß der Kuckuck was noch alles, da wird eine Normalität geschaffen, die den Zuschauer, je jünger er oder sie ist, zur Nachahmung geradezu mit Naturnotwendigkeit zwingt. Die Tragweite. Also, das Format Film vermeide ich nur dann nicht, wenn es sich um einen hilfreichen Vortrag, zum Beispiel Wie wird's gemacht, Aloe Vera im Ost- oder im Westfenster, Bass für Dovis oder sowas ähnliches handelt. Sonst sehe ich Filme ausschließlich zu Forschungszwecken, nie mehr zur Unterhaltung und ich halte es für meine Pflicht als Mann, als Mensch, jedem zu raten, das Gleiche zu tun, im eigenen Interesse. Ich bin da übrigens auch nur ganz egoistisch. Man kann ja mit kaum jemandem mehr reden heutzutage. Die Leute sind alle so überempfindlich. Das muss wieder anders werden. Kennst du den noch? Ta-ta-ta-ta. Ah, Bach. Wenn Israelis Jordanier bekämpfen, sind dann beide Seiten anti, du weißt schon. Mit wem sollte sich das dann automatisch ebenfalls anti, du weißt schon, Syrien verbünden? Hassen die sich alle selbst? Sind die alle schizophren oder wahnsinnig? Wer schlichtet? Libanesen? Palästinenser? Fragen über Fragen. Erinnerst du dich noch an die Karaffe? Hab seinen richtigen Namen vergessen. Oder Kuhauge? Ist das jetzt Hasch oder Shit? Weißt du noch, Karlsruhe? Weißt du, was aus Gerrit und Ingo geworden ist? Hast du noch deine ES-335? Eckige Klammer auf, das ist eine Gibson-Gitarre. Eckige Klammer zu. Mann, das war ein schönes Instrument. Das Ding hat sich ja beinahe selber gespielt. Da habe ich mal auf meinem ES-335 Nachbau aus Asien so um den 12. Bund rum auf der hohen E- und H-Seite rumgedudelt, ohne Verzerrungen mit diesem wunderbaren durchgehenden Hals-Sustain. Und da habe ich mich doch glatt zum Heulen gebracht. Das war das letzte Mal, dass ich das Ding in den Fingern hatte. Ein andermal habe ich im Spiegel grimmiger Blick geübt. Das ist so weit gegangen, dass ich mich vor mir selbst erschreckt und geängstigt habe. Das habe ich auch nicht nochmal versucht. Dann gab es da mal vor 4 Jahren eine Unterhaltung mit John, einem Bekannten, der sich selbst mal als intelligente Person bezeichnet hat und dem er in der scheinbar albernen Frage, dicker Arzt oder dünner Arzt, mit aller Gewalt weiszumachen suchte, dass er da unter allen Umständen neutral sein müsse, von wegen Toleranz und Gleichheit und so. Na, ich weiß nicht, in meinem blöden Bauernschädel sind eins und eins immer noch zwei. Erstens, der dicke Doktor, eiligst in den 4. Stock gerufen, wird häufiger als einem lieb sein kann, oben angekommen, viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sein, um sich auf professionelle Art seinem Patienten widmen zu können. Zumindest für eine Zeitspanne, die lebensbedrohlich lang sein kann. Zumindest für den Patienten. Vielleicht auch für den Doktor nach 4 Stockwerken? Zweitens. Der dicke Doktor ist das beste Beispiel eines schlechten Beispiels. Er befolgt seine eigenen Ratschläge nicht. Was hätte ausgerechnet der mir zu erzählen? Das wäre jetzt natürlich ein leichtes, diese Liste ins Endlose zu verlängern, aber mir reicht das schon. John bestand darauf, nicht überzeugt zu sein. Nächste Frage. Dicker Koch oder dünner Koch? Muss ich wirklich? Na okay. Der magere Koch mag sein eigenes Essen nicht oder es sind nie genug Gäste da, ihn selbst zu nähren. Eben weil sein Essen scheiße oder zu teuer oder sonst was ist. Der oder die Dicke, für mich jederzeit. Na, so habe ich dann nach und nach meine eigene Denkfähigkeit zurückgewonnen. Bin aber zum Glück nicht ein Piep intelligenter geworden, als ich zum Zeitpunkt meiner Geburt war. Das überlasse ich Leuten wie John. Der nennt sich auch Psychonaut, Anarchist und solche Sachen. Nenn mich bloß keiner intelligent, für mich ist das eine Beleidigung, auch einer meiner schlimmsten Reizbegriffe. In Johns Denken braucht ein Schiff keinen Kapitän, obwohl es auf der Hand liegt, dass ein solches Schiff den Hafen mit Naturnotwendigkeit nicht verlassen könnte. Zumindest oft genug nicht, um ein solches Unterfangen als buchstäblich schwachsinnig von sich zu weisen. Vade retro, Satana. Weiche von mir, Satan. Ein Orchester braucht keinen Dirigenten, ein Film keinen Regisseur und so weiter, weil, Zitat, jeder schon macht, was gemacht werden muss, Zitat Ende, sagt John. Das soll intelligent sein? Also ich sage immer, nie in der Geschichte ist die Menschheit im Durchschnitt dümmer gewesen als genau jetzt. Und es schreitet fort ohne Unterlass, ohne je zu stoppen. Man kann geradezu mit anschauen und live erleben, wie Menschen dümmer werden, wenn sie zum Beispiel ihr Smartphone benutzen. Wir befinden uns in einem immer dunkler werdenden Zeitalter. Glaube auch bloß ja nicht, dass ich mich da ausnehme. Der Schuh passt mir gerade so gut wie jedem anderen. Ameisen sind uns kollektiv turmhoch überlegen. Bei uns ist kollektiv und damit notwendigerweise auch individuell alles schief und krumm und krank. Und jedes Mal lachen meine Gegenüber, wenn ich solche Sachen sage, als hätte ich gerade einen guten Witz gemacht oder so. Ich sag Geschichte, er sagt Zukunft. Das ist mir tatsächlich passiert, Ende letzten Jahres erst. Muss man da nicht mal langsam anfangen, mehr miteinander als gegeneinander zu reden und zu handeln? Also gröblich wenigstens. So wie Gandhi, der Friedensmensch des passiven Widerstandes, der übrigens ein entschiedener Verehrer des bekanntesten südpreußischen Meldegängergefreiten war, wenn ich einen von Gandhis handgeschriebenen oder diktierten, zumindest von ihm unterschriebenen Brief an den erwähnten Gefreiten glauben darf. Eck hier, Klammer auf. Das ist natürlich eine Anspielung auf Hitler, aber den darfst du einem Deutschen gegenüber niemals erwähnen. Eck hier, Klammer zu. Na, und dann denke ich, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Da fällt mir ein, da gab es irgendwann mal wieder einen dieser Momente, die mich ganz verdattert haben. Ein ehemaliger Bombenleger, sogenannter Linksextremist, ist zur entgegengesetzten Seite rübergewechselt. Mich verwirrt sowas über alle Maßen. Da stehe ich buchstäblich da, wie der olle Ochs vorm Berg oder Hofmarschall von Kalb, der mit einem Schafsgesicht sagt, mein Verstand steht still. Das war übrigens Schiller. Der kann mich immer wieder zum Lachen bringen. Rasender. Oder dem traue ich keine hohle Haselnuss zu. Ich könnte mich wegschmeißen. Na jedenfalls, da bin ich dann einfach immer nur viel zu instinktiv neugierig, als dass ich mich da irritieren lasse von irgendwelchen albernen Etiketten in meinem Wissen. So blöd möchte ich nicht sterben, wenn ich nicht muss. Wenn da einer bewusst und absichtlich von links draußen nach rechts draußen wechselt, mit einer politischen Bedeutung dieser Worte, dann frage ich mich sofort instinktiv, was zum Kuckuck ist denn da passiert? Ich meine, im Kopf dieses Menschen? Was um Himmels Willen kann einen Menschen veranlassen, von Bombenlegen zu Heimatliebe zu finden? So wie in, wie kommt der Begriff rechts draußen zu dem Begriff Urmedizin? Da stimmt doch was nicht, da kratze ich mich am Kopf. Da werde ich dann jedes Mal stutzig und fange an, Fragen zu stellen, deren Antworten es mir ermöglichen sollen, den Sachverhalt gut beleuchtet von allen Seiten zu betrachten. Nur damit ich weiß, wie sowas geht, damit ich es verstehen kann. Ob es dann auch hinreichend erklärt oder überhaupt erklärbar ist, bleibt erstmal dahingestellt. Das ergibt sich nachher vielleicht automatisch, kann möglicherweise auch im Gespräch ermittelt werden, weil es da von Missverständnissen, besonders im Hinblick auf Begrifflichkeiten, zum Beispiel Linksextremismus, nur so wimmelt. Aber wissen will ich das ja mal nun doch nicht. Da lasse ich nicht locker, da muss man mich schon mit dem Stock wegprügeln. Das Dumme ist auch bloß, dass du die Antworten auf solche Fragen im Fernsehen, in den Zeitungen, im Radio, im Kino und zum größten Teil im Internet nicht so ohne weiteres finden kannst. Zumal wenn du noch nicht mal weißt, was oder wo du eigentlich suchen sollst. Da braucht man auch viel Zeit und Geduld. Wochen, Monate, Jahre. Aber die spielen letztlich doch nur eine eher untergeordnete Rolle für den Einzelnen, wie wir noch sehen werden. Oh, fast vergessen. Die NASA behaupten heutzutage, sie haben die Originalunterlagen der Mondlanderaketen nicht mehr. Auch nicht irgendwelche Daten der damaligen Missionen, schon gar nicht irgendwelche Bauteile oder ganze zurückgekehrte oder Reservekapseln oder Schiffe und so weiter. Und sie seien aufgrund dessen heute nicht mehr in der Lage, ein solches Unternehmen wie die Mondlandung zu reproduzieren. Und wer es glaubt, zahlt einen Taler. Wir sollen also glauben, dass, wo sonst alles und jeder sogenannte Fortschritte macht, die Raumfahrt sich zurückentwickelt haben soll? So macht man Leute dumm, sag ich dazu. Naja. Das mag dann alles in vereinzelten Zügen, abgesehen von Dr. Hamer, auf eine Tendenz zu Antithese, etwas angedeuteten Negativem hinweisen. Eckige Klammer auf, es scheint, als wäre ich immer der ewige Nörgler gewesen. Auch ganz lehrreich, sowas nach fast 50 Jahren mal zu hören. Eckige Klammer zu. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber mir erscheint das alles eher als unbezahlbar positiv und konstruktiv, weil es mir hilft, Sachverhalte und Zusammenhänge unseres Lebens im Allgemeineren zu verstehen. Nicht nur, wie man Spiegeleier oder Berechnungen oder Recherchen oder Musik macht, sondern wie Geschichte gemacht wird, zum Beispiel. Und von wem? Von uns? Durch unseren freien Willen? Was geht? Da kommt jetzt aber mal garantiert die Synthese. Dr. Hamer plus das Folgende gleich einfaches Leben, buchstäblich. Zum Beispiel war ich seit 9 Jahren bei keinem praktischen Arzt. Das letzte Mal wusste die Frau Onkel Doktor nicht, was Arteriosklerose ist. Ich hab's ein paar Mal gesagt, auch mal etwas langsamer, zum besseren Verständnis, so wie wenn du mit einem Blöden redest. Keine Reaktion. Dann habe ich's mal mit verstopfte Gefäße versucht. Und da leuchteten ihre Augen auf. Also sowas ängstigt mich mehr, als ich beschreiben kann. Da werde ich von ganz alleine misstrauisch. Da braucht gar keiner zu schüren. Ich war nur verwirrt. Wer ist hier eigentlich der Arzt? An mir jedenfalls machen diese Halbgötter in Weiß keine Angst mehr. Pillen schlucke ich auch keine mehr. Das waren mal mehrere. Gestern Abend, am 22. März, kam mir dieser Gedanke vom einfachen Leben. Und da ist auch schon der nächste Hinweis. Die Idee kam zu mir. Wie kam sie zu mir? Durch meinen freien Willen? Das hört sich unlogisch an. Semantisch bin ich passiv, wenn etwas zu mir kommt, oder? Aber warum sonst hat sich dieser Sprachbrocken, auch dass einem etwas zugeflogen kommt und so weiter, da gibt's reichlich mehr, so hartnäckig erhalten, selbstverständlich in allen möglichen Sprachen? Ich hoffe, da bleibst du dabei. Da muss ich erstmal noch was vorschicken. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, habe ich mich einiger Zeit dieser unerträglichen, auf jeden Fall vollkommen unnatürlichen Reizüberflutung. Na, das ist mal ein Begriff, oder? Der trifft ins Schwarze. Unseres modernen Lebens weitestgehend entzogen. Kein TV. Schon das zweite Mal 10+ Jahre. Jetzt nie mehr. Als ich bei der letzten Fußball-WM mal reingeläuert habe, habe ich es fast bereut. Kein Doofklotz. Das wäre dann ein Smartphone. Die Dinger haben mir aber auch den allerletzten Nerv geraubt, als die bei mir noch in Benutzung waren. Kein Radio. Keine zeitgenössischen Druckerzeugnisse, mit seltenen Ausnahmen, zum Beispiel Holocaust-Handbücher. Selten Musik. Und wenn, dann Bach oder Mozart oder Beethoven, Schubert, einmal in 2 Jahren Reggae. Noch seltener online im Allgemeinen. Phasen wie im Moment sind da eher eine extreme Ausnahme. Stattdessen könnte ich dir interessante, lustige, bemerkenswerte Geschichten von und mit Tieren aus der Nachbarschaft erzählen. Oder von merkwürdigen Begegnungen mit englischsprachigen Menschenkindern. Dazu die weitgehend pflanzliche Ernährung, von der ein Filmcharakter in den 30ern mal sowas wie "Alle Sportler sind Vegetarier" gesagt hat. Das alles macht, zumindest für mich, einen Riesenunterschied. Sonst wäre es mir wohl eher kaum möglich gewesen, dieses Energiefeld von der letzten Nachricht als solches zu empfinden. Möglicherweise hätte ich diese innere Anspannung aufs Essen oder Nichtessen geschoben oder sonst als von irgendwelchen unbekannten Einflüssen hervorgerufen, gleich wieder vergessen. Wir sind alle von unserer Geburt an mit gewissen Prägungen, Neigungen und so weiter ausgestattet. Wir werden uns individuell, mehr oder weniger stark, immer dorthin leiten lassen, wo wir natürlich hingehören, hinstreben, unserer Veranlagung entsprechend, geradezu unausweichlich. Einschränkungen scheinen vielleicht noch dort angebracht, wo zum Beispiel Individuen durch Abhängigkeitsverhältnisse gezwungen sind, Dinge zu tun oder zu lassen, die ihrem Naturell widersprechen. Aber selbst in diesem Bereich wird aller Wahrscheinlichkeit nach letztlich Klärung erzielt werden können, astronomisch oder astrologisch betrachtet. Unterm Strich geht es darum, offen genug zu sein, sich seiner Natur gemäß leiten lassen zu können und gleichzeitig ein Gefühl für die Irrelevanz eines irgendwie gearteten Ego entwickeln zu lernen. So stellt sich das für mich dar. Udo Walendi hat das in akribischer Klein- und Kleinstarbeit meisterhaft und furztrocken zusammengetragen und dargeboten, in dem ursprünglich von mir erwähnten Band 2 der Weltanschauung des Wissens von 1969. Bitte beachte auch das frühe Jahr. Habe ich übrigens erst letzte Woche erhalten, nach jahrelanger Suche, ohne vorher überhaupt nur je eine Ahnung gehabt zu haben, worum es in diesen 5 Bänden überhaupt geht. Valendi hat auf jeden Fall angeregt zu einem universalen wissenschaftlichen Projekt, das es zum Inhalt hat, individuelle Lebensdaten einzelner Erdbewohner, sofern sie nur dokumentierbar sind, wie zum Beispiel Geburt, Tod, Verletzung, Heirat, sonstige bedeutungsvolle oder schicksalhafte Ereignisse, alles am besten mit möglichst genauen Uhrzeiten zusammenzutragen und sie nach astronomischen, nicht astrologischen Gesichtspunkten anhand der Ephemeriden Sternenstandtabellen zu erfassen, idealerweise eine möglichst breite Zeitspanne deckend, um schließlich aus diesen so entstandenen Daten die ersten sinnvollen Deutungsansätze zu entwickeln. Eben weil der ganze Horoskop-Hokuspokus, zum Beispiel aus den Zeitungen, eben bis heute nichts anderes ist als Bauernfängerei, die zu Aberglauben erzieht, obwohl die meisten Menschen, wenn auch nur im tiefsten Unterbewusstsein, eine natürliche Ahnung davon haben, dass da doch immer wieder merkwürdige Ereignisse vorkommen, die in der Häufung und/oder Wirkung zu markant sind, als sie einfach als Zufälle zu ignorieren. Das ist ja auch der Grund, dass sich dieses kulturelle Element der Natur- und Sternenverbundenheit in aber auch allen Kulturen der Erde bis in unsere Tage hinein herübergerettet hat und es hoffentlich weiter tun wird. Dass unsere individuelle, damit folgerichtig auch kollektive Natur in den Sternen steht, davon war ich ohnehin längst überzeugt. Und jetzt sitzt das noch tiefer drin. Und das fühlt sich an wie ein gut eingelaufenes Paar Schuhe oder Stiefel. Das fühlt sich so gut, schön und wahr an. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Im Großen, meist auch im Kleinen, kommt sowieso immer alles gerade so, wie es kommen muss, mit Naturnotwendigkeit. So macht kein freier Wille nix dagegen net. Da bleibt vielleicht noch die Frage, wer oder was denn nun hat diese unsere Natur so geschaffen? Aber mir reicht das auch mal erst so. Zitat: Was auch immer geschieht, irgendwann ist auch das vorbei. Ich gehöre zu alledem und all das gehört zu mir. Mir kann nichts passieren. Zitat Ende. Das war jetzt mal Ludwig Anzengruber in Die Kreuzelschreiber von 1800 hau mich tot. Valendi hat es meisterhaft verstanden, finde ich, die Zusammenhänge mit allen möglichen naturwissenschaftlichen Erläuterungen und Erklärungen auszustatten. Die logischen Folgerungen sind sehr leicht nachvollziehbar. Ein Dummbatz wie ich hat's verstanden. Darüber hinaus bietet er haufenweise Sprachindizien, die aber doch alle sehr präzise auf ein und dasselbe zeigen: den passiven Empfang von auf uns zielenden Impulsen, einfach gesprochen. Offenbar ausgehend vom oder in Zusammenhang mit den Planeten und im Zusammenwirken ihren Konstellationen, die uns leiten, steuern. Da erwähnt er den Vulkanausbruch auf der südostasiatischen Insel Krakatau und die bereits Tage vor dem Ausbruch einsetzende Massenflucht der gesamten Tierwelt. Die haben sich alle wie ferngesteuert in alle möglichen Richtungen bewegt, nur weg von dem Vulkan. Oder wie wäre es mit elektrischem Fischfang? Sobald einer unter Wasser ein elektrisches Feld erzeugt, hier eine Kathode, da drüben eine Anode, werden Fische, sobald sie in das elektrische Feld geraten, sich so ausrichten, dass sie zu einer von den beiden hinschwimmen. Hab jetzt aber vergessen, zu welcher. Da kannst du Schilder in heringischer, schollischer oder barschischer Sprache aufhängen: Vorsicht, Falle oder sofort umdrehen, Lebensgefahr. Die merken nix und schwimmen ins Netz, völlig ferngesteuert. Unterm Strich, wir sind alle buchstäblich Sternenkinder. Sowohl Energieträger als auch Empfänger und Sender. Naja, irgendwann wird dann die unwiderschädliche Anhäufung von einzelnen Teilinformationen zu Indizien, diese durch die schier erdrückende Last der Häufung letztlich zu Einzelbeweisen, wie bei Hamer und Valendi, zu unumstößlichen naturgesetzlichen Beweisen, die schon rein statistisch betrachtet sich dem Bereich der Unwahrscheinlichkeit mit ebenso naturgesetzmäßiger Sicherheit entziehen. Die Forschungsergebnisse decken zu 100% die Gesetzmäßigkeit der ursprünglichen These, das ist Wissenschaft. Anders als bei sogenannten Schulmedizinern, das ist Quacksalberei, die etwa 5000 allesamt unbewiesene Thesen auswendig lernen müssen, die Krankheiten erklären und heilen helfen sollen. Der entsprechende Naturwissenschaftlerwitz geht so: Jeweils ein Student der Physik, Biologie und Medizin werden gebeten, ein dickes Telefonbuch auswendig zu lernen. Der Physiker fragt: Ist da ein System drin? Nein, dann lerne ich das nicht. Der Biologe: Ist da eine Entwicklung drin? Antwort: Nein, dann lerne ich das nicht. Der Mediziner: Bis wann? Solche Dinger sind, vollkommen wertfrei betrachtet, nachdem man sich mal ausgelacht hat, immer nur wieder kleine Bausteine, Indizien für den 1 plus 1 gleich 2er, das heißt den gesunden Menschenverstand zumindest, in einem großen Ganzen, das durch solche Bausteine immer klarere Konturen gewinnt. Dass ein gesundes Misstrauen so gut wie überall angebracht ist in unseren Zeiten, liegt für mich sowieso klar auf der Hand. sollte es eigentlich für jeden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das ist es ja gerade. Geschürt oder nicht, solange es nur gesund und natürlich ist. Ich weiß gar nicht, wie mir die Sätze die ganze Zeit zufliegen. Und auf einmal stehen sie da. Und auf einmal kann ich sie wieder lesen. Doll. Smiley Face. Aber da gehe ich mal erst noch mal im Bett rein, nicht? Da gab es mal eine Buchdruckersfrau im 16. Jahrhundert in Nordeuropa, in einem Land direkt südlich von Dänemark. Mit dem Betrieb ihres Mannes war sie wohl vertraut und sie hat eines Nachts in einem bereits abgesegneten Druck der Bibel dafür gesorgt, dass in den nächsten 100 oder so Exemplaren, wo es ursprünglich hieß, dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein, die Buchstabenkombination HE durch NA ersetzt wurde. Und nun liest sich die Zeile, aber er soll dein Narr sein. Weil sie in dieser Zeile, Zitat, ihr gesamtes Geschlecht dadurch äußerst beleidigt, Zitat Ende, empfand, wie Lessing an H.F. Müller schrieb, sagt E. Ludendorff in einer Fußnote. Das Heft heißt Abgeblitzt, Antworten auf Theologengestammel. Sofort geständig, als die Sache rauskam, musste das arme Ding den Rest ihres Lebens im Kerker zubringen. Na, das ist meine Frau ganz nach meinem Geschmack. Die würde ich heute noch vom Fleck weg heiraten, wo es egal, wie sie aussieht und wenn ich mit in den Kerker müsste. Feministisch war die übrigens auch ganz bestimmt nicht, nur ganz normal, mit ganz natürlichen Neigungen und Veranlagungen. Und Humor bis hinten gegen. Geht einem da nicht das Herz auf? Der einigermaßen bekannte Adi H. aus B. soll mal gesagt haben, Zitat, pflanzliche Ernährung erzeugt Nationalismus. In eckigen Klammern Nationalsozialismus. Heiliger Bimbam. Zitat Ende. Echt jetzt? Kein Scheiß? Nun bin ich aber wirklich in der Klemme. Wenn's stimmt, soll ich deshalb jetzt wieder vor Stickstoff strotzende Rindspimmel und Schweinebacken mampfen? Soll ich's riskieren, dass Hunde und Katzen als Futterkonkurrenten und Kühe und Pferde, potenzielle Opfer, mich in Zukunft schief angucken und nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, weil ich so nach Tier rieche? Mit einem Stein im Bauch rumlaufen, bei Tag und bei Nacht? Belegte Nase rund um die Uhr, alle möglichen und unmöglichen Stickstoffvergiftungserscheinungen provozieren, in meinem Alter, das ist ein bannig großes Opfer, das da von mir verlangt wird, finde ich. Und das alles, damit ich nicht mit so einem komischen Kreuz mit Füßchen dran rumlaufen brauche, wenn ich es mal bloß nicht tätowiert kriege, auf die Stirn oder so. Dieses komische Kreuz habe ich ja schon mal irgendwo gesehen. Könnte stimmen. Archäologische Funde von überall in der Welt, selbst in der Südsee, zeigen es. Es muss tausende von Jahren auf dem Buckel haben, dieses Füßchenkreuz. Die nordeuropäische Symbolik einer Periode der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war aber falsch rum. Die Füßchen sollten in die andere Richtung zeigen, damit die von alters her assoziierten Aspekte von Glück und Wohlstand ihre ihnen nachgesagte Wirkung entfalten können. Dumm gelaufen. Was war das andere nochmal? Ach ja, Sozialismus. Finde ich doof. Aber dieser Ismus ist doch auch schon mal irgendwo in Europa versucht worden. In Anlehnung an die ursprüngliche Bedeutung des Wortes sozial, habe ich gehört. Aber auch das ist mir sowas von piepiger Schnurzschnuppe. Mu, schon wieder so ein oller Ismus. Krieg ich Denkräume von. Kannst mich nennen, wie du willst. Triffst mich buchstäblich nie mit irgendeiner Ismuskeule. So oder so. Brauch auch keine Komplimente mehr. Und welche, die von nicht von Herzen kommen, schon überhaupt gar nicht. Und irgendwelche von Phrasenbots von der ganzen Welt auch nicht. Also unterm Strich, ich glaube, da gehe ich doch lieber unter die Pferde. Als so und so Ismus-Anhänger mit Füßchenkreuz. Ich würde meins aber andersrum drehen. Pferde wissen auch heutzutage noch nichts von Ismen und Kreuzchen. Haben dies gut. Die meisten Menschen heutzutage sind mir viel zu verdreht. Buchstäblich verdreht. Obwohl Adi H. aus B., der bekannte Nordtiroler Quadratbartbesitzer, auch bekannt als Vegetarier war, ist dieses Zitat natürlich frei erfunden. Und da hast du es schon wieder. Erfunden. Da ist doch Finden drin. Aber ich habe doch gar nichts gesucht. Bloß etwas mir witzig erscheinendes ist mir eingefallen. Muss ich noch weiterreden? Kunst und Künstler. Ich versuch's kurz zu machen. Mir ist so ein bisschen die Puste ausgegangen. Das sei ja heute noch in die Post. Mit dem, was da jetzt kommt, ist natürlich nicht die leiseste Kritik an deiner Arbeit gemeint, weil ich ja, wie gesagt, von deiner Arbeit herzlich wenig Ahnung habe. Ich kann mir gar kein Urteil anmaßen. Aber den Schuh von dem Gesagten, den ziehe ich mir selber an. Der hat mal wunderbar gepasst. Wenn ich mal so in den allergröbsten Zügen die Kunst des 19. mit der des 20. Jahrhunderts vergleiche, fällt mir auf, dass da ein Riesenunterschied besteht. Vergleiche ich 19. mit 18., ist der Unterschied schon bedeutend geringer. 18. mit 17. und so weiter. Am deutlichsten habe ich das gesehen, als ich mal im Brockhaus eine Tafel mit Bildern der verschiedenen Epochen gesehen habe. Da ist zum Beispiel Adolf von Menzel neben sogenannter moderner Kunst zu sehen. Meine Brille, Weitsicht 2,0 Lesebrille, hatte ich zwar nicht auf, aber doch, der allererste Blick verriet eine ungleich viel größere Kunstfertigkeit bei den Menzel-Abbildungen als bei den Abbildungen der modernen sogenannten Kunstwerke. Und das ist für mich der springende Punkt als Kunstverbraucher oder Zuhörer, Zuschauer, als Publikum. Ich sehe so einen Menzel, da bin ich hin und weg. Da könnte ich stundenlang da davor sitzen und staunen und träumen. Egal, ob das ein Holzstich oder eine Zeichnung oder ein Gemälde ist, der Mann hat's drauf. Daneben die moderne Kunst, wo ich dann denke, da kann das jeder, das ist doch kein Kunststück. Was denn mit Kunst kommt von Können passiert? Ohne auf Einzelheiten einzugehen, fallen mir dann die folgenden Sachen auf. Erstens, besonders im 20. Jahrhundert, vom 21. fange ich gar nicht erst an, hat eine Verschiebung der Kunst vom höchst kunstfertigen zum mittelmäßigen stattgefunden, um es mal großzügig auszudrücken. Rein nach dem, was man sehen, lesen und hören kann, weil das natürlich auch für Architektur, Literatur und Musik gilt, herrscht das Mittelmaß und schlimmer. Warum gibt es zum Beispiel Fernsehprogramme mit dem Titel Criminal Minds, aber keine mit dem Titel Geniale Köpfe? Zweitens, das Hauptaugenmerk ist so nach und nach von der Kunst auf den Künstler verschoben worden. Das war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon erstaunlich weit fortgeschritten. Wobei die Kunst selbst im Wesentlichen nur noch im Kopf des Künstlers existiert, der oder irgendein Kritiker einem dann erklären muss, wie und wo und was. Das Kunstwerk an sich gibt, abgesehen von den oft offensichtlichen Absichten des Schöpfers, nur mehr relativ wenig Auskunft, wenn es nicht ohnehin nur zum Abwackeln, also Tanzen oder als Regaldesign oder sonst irgendwas gedacht war. Das heißt, wenn irgendeine Auskunft nicht nur nicht erwartet wird, sondern sogar als störend empfunden wird. Das Ego des Künstlers wird in den Mittelpunkt gerückt. Die Kunst selbst gerät da ein bisschen ins Abseits. Dem Künstler muss geschmeichelt werden, sonst leidet er oder sie. Armes Hascherl. Da gab's mal einen Künstler im Film, der hieß Frauenliebe, Frauenleid von 1937. Der Künstler dieser wollte sich umbringen. Er wählte bezeichnenderweise die Methode des Ins-Wasser-Gehens, was sonst eigentlich nur Frauen machen, weil er zwar ein begnadeter Pianist war, aber, ach oh weh, Schlager spielen musste, weil sein Tschaikowski keinen Hering mehr vom Teller gezogen hat. Eine Bewunderin hat ihm noch obendrauf in seinem Sinne zugesprochen, ein echt toller Künstler zu sein, der eigentlich viel zu gut ist für das Banausenpublikum. Hat dann aber ein Kind mit ihm gehabt, das war ein One-Night-Stand gleich nach der Tröstung. Er macht weg, noch bevor sie aufwacht, kommt nach Jahren als berühmter Künstler zurück, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber zuerst, ach, der Ärmste, nicht? So ein Blech. Dieser Künstler hat ein Luxusproblem, das hat er sich selber eingeredet und wir, das Publikum, sollen mit dem Künstler mitfühlen. So macht man Leute dumm. Ich finde, wenn das Publikum Tschaikowski schon nicht oder nicht mehr mag und man außer Tschaikowski und Schlagern nichts kann, dann muss man halt entweder mal was arbeiten oder eben ins Wasser gehen. Oder nicht vielleicht doch mal Mozart ausprobieren? Versuch mal bei Gelegenheit den Anfang von Figaros Hochzeit. Nur den Anfang, nur so aus Spaß. Drittens. Im Zusammenhang damit sind über die Zeiten die Assoziationen mit dem Wort Künstler ziemlich böse verrutscht. Das Wort Künstler ruft schon seit langem alle möglichen Selbstschmeichel-Assoziationen hervor, die alle so gut wie nichts mit Kunst zu tun haben. Schau mal, ob da nicht vielleicht das ein oder andere bekannt klingt. Geld, Ruhm, Intelligenz, Kreativität, nicht arbeiten müssen, das soll mal erst reichen. Weswegen ja beinahe jeder heutzutage irgendeine Art Künstler ist. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass eine Prise Kreativität oder ein gesichertes Einkommen unbedingt störend sein müssen. Auf mich selbst kann ich das oben Gesagte sehr gut beziehen. Ich war mal ein richtiger, neoprimitiver Möchtegern-Künstler. Ich habe die Aufmerksamkeit gebraucht für meine Außergewöhnlichkeit. Bloß nicht normal sein und so weiter. Und heute frage ich mich, was habe ich mir denn dabei nur gedacht? Nix wissen, nix können, aber große Schnauze. Und dann komme ich zu dem Schluss, dass das mit Denken aber auch rein gar nichts zu tun gehabt haben kann. Und ein Künstler war ich auch nie, obwohl da vielleicht ein Talent vernachlässigt wurde. Und deshalb wäre ich auch kein Künstler, den ich übermäßig gut finden könnte, habe ich dann entschieden und fühle mich auch gar nicht schäbig dabei. Habe auch so genug zu tun. Ach so, außer bei zwei Gelegenheiten, auf die ich wahrlich nicht stolz bin, einmal als 10, das zweite Mal als 16-Jähriger und für die ich mich schäme, hat sich bei mir noch nie einer eine blutige Nase geholt, der mir nicht zuerst eine verpasst hätte. Eckige Klammer auf. Michael schien zuletzt zu glauben, dass ich ein gewalttätiger Mensch sei, obwohl in den 30 Jahren unseres Kontaktes niemals irgendwelche Anzeichen dafür nachweisbar gewesen wären. Ich kann ja kaum einer Fliege was zuleide tun normalerweise. Eckige Klammer zu. Ah, wenn ich aber jemanden sehe, zumal wenn dieser jemand so um die 2 Meter groß ist, der sich von hinten an jemand anderen im Gespräch mit einem wiederum mehreren anderen vertieft ist, sich an den heranschleicht und dem dann mit einer Waffe, also einem Knüppel, zu allem Überfluss den Schädel blutig zu schlagen, um dann wegzurennen, da sehe ich rot und raste aus. Dem würde ich aber mal die Meinung geigen. Mit Händen und Füßen, bis er sich entschuldigt hat oder ich tot bin oder irgendwie so ähnlich. Die andere Backe habe ich jedenfalls noch nie hingehalten, außer bei meinem Vater und so wird das hoffentlich auch bleiben. So, die Hälfte der Notizen ist vom Schreibtisch verschwunden. Eckige Klammer auf, Michaels anerzogenes Verhalten einen Freund von fast 50 Jahren wegen einer Buchempfehlung über Medizin so vollkommen kopflos zu verstoßen, hatte mir während unseres 4-tägigen Austausches haufenweise Anregungen gegeben, die dieses hier Büchlein ausmachen. Eckige Klammer zu. Die andere Hälfte bleibt mal erst liegen. Eckige Klammer auf und liegt immer noch. Eckige Klammer zu. Na, den Ball habe ich dir jetzt zugespielt. Mach damit, was du für richtig hältst. Die Literaturliste enthält übrigens auch ein paar Filme. Und keine Angst, da ist nichts Verbotenes oder Verpöntes dabei, soweit ich weiß. Ganz im Gegenteil. Da ist ziemlich jeder Film sehenswert. Trotz dessen, was da oben zu lesen war. Aber jetzt wird's wohl doch morgen, bis ich zur Post komme. Leb wohl. Ach ja, die erwähnte Literaturliste. Andries, Paul, der Vegetarismus und die Einwände seiner Gegner, 1893. Bülow, Werner von, die Geheimsprache der Märchen, 1925. Ganghofer, Ludwig, der Klosterjäger, 1800 irgendwas. Kammerer Wilhelm, die Fälschung der Geschichte des Urchristentums, das war zwischen 1942 und 57 oder so. Lessing, Minna von Barnhelm, das war 1763. Ludendorff, Mathilde, im Namen der Wissenschaft, eine Antwort zu Schillers Krankheit, das war 1951. Die lustige Hanffibel von 1943. Maturin, C.R., das ist Charles Robert, glaube ich. Melmoth the Wanderer, 1820. Auf Deutsch heißt das Ding Melmoth der Wanderer. Else Rost, Goethes Faust, eine Freimaurertragödie, Versuch einer Klärung. Das war 1937, ist ein kleines Büchlein von 81 Seiten. Und natürlich Schiller, alle Dramen. Und die Filme? Alte Kameraden, 1934. Der Dschungel ruft, 1935. Fors Occult, 1943, hat englische Untertitel, ist ein französischer Film übrigens. Geheimnis Tibet, ein Filmdokument der Schäfer-Expedition 1938-39. Der Film ist von 1943. Der große Sprung von 1927. Der heilige Berg 1926. Im weißen Rössel 1935. Der hat auch englische Untertitel, die sind aber kacke. Karl räumt auf, ein ganzer Kerl von 1935. Kater Lampe von 1936, Kautschuk von 1938, Mädchen in Uniform 1931, Onkel Bräsig 1936, Paracelsus 1943, Weiberregiment 1936 und Der Weiße Rausch 1931.